Das koreanische Komitee für Unterstützung der Auslandskoreaner und das Nüdelse Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel gaben am 5. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Bankett zu Ehren der Teilnehmer des Vereinigungsfahrradmarsches des chinesischen Vorbereitungskomitees für die oben genannte gemeinsame Konferenz.